immer busy durch die Weltgeschichte fahren. Auf Penthouse-Sofas recken sich ohne Orangenhaut. Stets geile, gut gebräunte Frauen, während ihr die Börsenkurse schaut. Ihr sagt, dass dies für jeden von uns möglich ist. Nur immer schön anstrengen, kuschen und sehen, wie man sein Fähnchen isst. Da bleib ich lieber außen vor, anstatt dabei, und fühl mich frei. Was ich brauch, um gut zu leben, könnt ihr mir doch sowieso nicht geben. Darum segel aus dem Wind, mein Kind, und spüren, dass wir Menschen sind. Ständig kommt ein neuer heißer Trend. Was es zu kaufen gilt, weil man's aus der Werbung kennt. Doch brauch ich wirklich all den ganzen Scheiß? Nur weil ihr denkt, dass ich mit mir selbst nichts mehr anzufangen weiß. Hetzen, stressen, schuften, ackern und dann Erlösung finden, indem man Tant nach Hause schleppen kann. Ich bin immer hinten an, doch das ist einerlei. Ich fühl mich frei. Was ich brauch, um gut zu leben, könnt ihr mir doch sowieso nicht geben. Darum segel aus dem Wind, mein Kind, und spüren, dass wir Menschen sind. In Gottes Häusern gebaut auf Blut und Heuchelei. Rechtfertigt man noch immer all das Leid und jede Quälerei. Die Arme hoch erhoben droht der alte Mann, von Sünde, nicht von Liebe reden kann. Wettert gegen jeden, der nicht so glaubt wie er. Beschwört uns zu folgen, weil das Ende nahe wär. Ich weiß, seine Zeit ist bald vorbei, und ich fühl mich frei. Was ich brauch, um gut zu leben, kann er mir doch sowieso nicht geben. Darum segel aus dem Wind, mein Kind, und spüren, dass wir Menschen sind. Was ich brauch, um gut zu leben, könnt ihr mir doch sowieso nicht geben. Segel aus dem Wind, mein Kind, und spüren, dass wir Menschen sind. Segel aus dem Wind, mein Kind, und spüren, dass wir Menschen sind.